Halleluja. Preist den Herrn. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, frisches Öl und neuer Wein. Frisches Öl und neuer Wein. Halleluja. Frisches Öl und neuer Wein. Und in dieser Erwartung darfst du dich auf deinen Platz setzen. Frisches Öl und neuer Wein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, wir sind bereit für frisches Öl und neuen Wein. Amen. Bist du bereit? Frag mal deinen Nachbarn, bist du bereit für frisches Öl und neuen Wein? Halleluja. Halleluja. Dann wollen wir jetzt gleich das Mikrofon übergeben an Catherine und ihren Übersetzer Joshua. Wo ist Joshua? Wo ist er? Ah ja, genau. Komm nach vorne. Okay, also lass uns nochmal so einen richtig mächtigen Herrlichkeitsapplaus geben für Catherine Ruanala. Halleluja. Woo. Halleluja. Glory. Oh. Halleluja. Yes, I've got a little bit to translate. It's just so good to worship with you. Es ist einfach so gut, mit euch Lobpreis zu machen. Honestly, if I was just to come to worship with you, it would be worth it. Also wenn ich nur hierher kommen machen würde, um hier Lobpreis zu machen, dann wäre es das schon wert. Oh, Lord, we love you. Herr, wir lieben dich. You are so beautiful. Du bist so wunderschön. Jesus, we're so grateful for you. Jesus, wir sind so dankbar für dich. Lord, receive your glory. Herr, empfang deine Herrlichkeit. For you are worthy. Weil du bist würdig. Halleluja. Halleluja. Hooray, praise the Lord. Preist den Herrn. Oh, well, Glory Life, it is such a joy to be with you. Es ist so eine Freude, mit euch zu sein. As soon as we drive in, we feel like we're being embraced by family. Sobald wir hier reinfahren, spüren wir uns immer, als wären wir umarmt werden von unserer Familie. And I love that spontaneously at the last minute we can just do this. Und ich liebe es, wie wir das einfach ganz spontan auf die letzte Sekunde noch hinbekommen haben. Hooray! Praise the Lord. That excites me. Das freut mich. Because it shows a genuine hunger. Weil es zeigt, dass da ein echter Hunger ist. Those who hunger and thirst for righteousness shall be filled. Die nach Gerechtigkeit hungern, die sollen erfüllt werden. There's a reward for those who diligently seek him. Und es ist eine Belohnung für die, die ihn suchen. Yay! We receive it, Lord. Wir empfangen es, Herr. We were speaking last night. We had the joy of having a meal with Georg and Irina. Wir hatten gestern die Freude, mit Georg und Irina zusammen zu essen. And when we start talking, our hearts start burning. Und wenn wir anfangen zu reden, dann fangen unsere Herzen einfach an zu brennen. It's like we have family. Es ist wie, wenn wir Familie sind. And then in the middle of the conversation, they say, oh, let's do a meeting. Und mitten in der Unterhaltung haben sie gesagt, hey, lass uns eine Veranstaltung zusammen machen. And I said, oh, that's a great idea, let's do it. Und ich habe gesagt, ja, wundervolle Idee, lass machen. We didn't even know what time it was. We just were feeling the presence of the Lord. Wir wussten gar nicht, wie spät es ist. Wir haben einfach die Gegenwart des Herrn gespürt. So, thank you for coming tonight. Also, danke, dass ihr alle gekommen seid heute Abend. I pray that the Holy Spirit will touch you and heal you. Ich bete, dass der Heilige Geist euch berühren wird und euch heilen wird. And cause your hearts to burn even brighter for him. Und eure Herzen dazu bringt, dass sie noch heller für ihn brennen. I love to hear the words of the worship. Ich liebe die Worte aus dem Lobpreis zu hören. They sing my heart's desire. Die singen das, was auf meinem Herzen ist. I'm really blessed to have my beautiful daughter Emily with me. Ich bin gesegnet, dass ich meine wunderschöne Tochter Emily mit mir habe. Come on up, Emily. You know, it's Sunday night and this is a spontaneous meeting. Es ist Sonntagabend und das ist ein spontanes Treffen. So we can do whatever we want. Also können wir ja machen, was wir wollen. I think we should pray for some people. We'll prophesy for some people. What do you think? Sie wird für ein paar Leute beten und prophezeien. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. I have a word I want to share with you. Ich habe ein Wort, das ich mit euch teilen möchte. But let's just take a minute. Aber lass uns einfach einen Moment nehmen. Father, we worship you. Vater, wir preisen dich. We adore you. Wir verehren dich. We thank you for your presence. Wir danken dir für deine Gegenwart. We thank you for your grace. Wir danken dir für deine Gnade. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. There was a lady just who was kneeling just in front of me during worship. Da ist eine Dame, die war direkt vor mir im Lobpreis. Oh, I know, but I got her first. Ich habe sie zuerst gesehen. Yeah. You have to pick a different one. Du musst dir eine andere aussuchen. Hello. Hi, what's your name? Wie heißt du? Nadia. Nadia, lovely Nadia. To meet you. You know, as I just saw you worshiping the Lord. Als ich dich den Herrn anbeten gesehen habe. I felt the Lord say that there'd been you'd found treasure in the hard places. Und da habe ich gesehen, dass der Herr gesagt hat, er hat Schätze gefunden an den schweren Orten. And they'd become like precious diamonds. Und sie wurden wie zu so kostbaren Diamanten. And just as diamonds are formed under pressure. Und genau wie Diamanten unter Druck geformt werden. God's it's like when Joseph was in the prison. Das ist genau wie als Josef im Gefängnis war. The promises of God became like iron in his soul. Die Verheißungen Gottes kamen, wurden wie Eisen in seiner Seele. And I feel like there has been diamonds that have been formed in the hard places. Und ich spüre so, dass da Diamanten sind, die geformt wurden an den schweren Orten. And even as diamonds are appreciated by everybody. Und Diamanten werden ja von jedem wertgeschätzt. I felt the Lord say that he's going to use you in many different spheres of life. Und so sagt der Herr zu dir, dass er dich in vielen unterschiedlichen Orten des Lebens verwenden wird. People are going to recognize the precious and the pure. Die Leute werden das Wertvolle und das Reine in dir erkennen. And so Father, I thank you for your hand on her. Und Vater, ich danke dir für ihre Hand auf ihr, deine Hand auf ihr. Thank you that you're going before her. Danke, dass du vor ihr hergehst. Thank you, Jesus. I thank you for her perseverance. Und danke, Jesus, für ihr Durchhaltevermögen. But there's a great reward. Weil das eine große Belohnung. And the Lord says, watch and see what I will do. Und der Herr sagt, schau und sieh, was ich tun werde. I will make a way where there seems to be no way. Ich werde einen Weg dort machen, wo es aussieht, als gäbe es keinen Weg. And I hear the Lord saying to you, blessed are you who has believed. Und der Herr sagt, gesegnet bist du, der geglaubt hat. For there will be a fulfillment of these things promised to you, declares the Lord. Da wird eine Erfüllung dieser Verheißungen sein, spricht der Herr. You're a special one. Du bist ganz besonders. I just saw as you was kneeling down in worship. Ich habe gesehen, als du im Lobpreis niedergekniet bist. I saw you. It was like you were standing in a boat in the middle of a lake. Da habe ich dich in einem Boot inmitten auf dem Meer gesehen. And there was a stillness that was there. Und da war so eine Ruhe dort. And I felt like you have been in this place where it's been such a stillness and a beauty and a silence with the Lord. Und ich habe gespürt, dass du an einem Ort warst, wo so eine Ruhe und so eine Stille mit dem Herrn war. But then I saw the Lord stirring up the waters. Dann habe ich gesehen, wie der Herr das Wasser aufgerührt hat. And I was like, oh, the boat's rocking. Und dann hat das Boot so hin und her geschaukelt. But you didn't have any fear. Aber du warst nicht in Angst. Because you knew the Lord was stirring. Weil du wusstest, dass das vom Herrn ist. He said, I'm making things, I'm bringing you out from the stillness of my presence. Und er sagt, er bringt dich aus meiner Gegenwart in seine Gegenwart. Into dynamic manifestations of my power. In eine dynamische Manifestation meiner Kraft. The dynamic power of God is you're going to see it in passing. Die dynamische Kraft Gottes und du wirst es sehen, wie es an dir vorbeizieht. You will see these things come to pass. Du wirst sehen, wie diese Dinge passieren werden. So Lord, I thank you for your power to come upon her. Und Herr, ich danke dir, dass deine Kraft auf sie kommt. Lord, stir up those waters. Ja, rühr das Wasser auf. Bring your power, Jesus. Bring mir deine Kraft, Jesus. Thank you, Lord. Danke, ja. These two ladies as well, you and the headscarf, mit dem and the other one in the scarf as well, in the white. So the two of you, if I could, yes, please. Do you know each other? Kennt ihr euch? You're wearing the same scarf. Selben Schal. What's your names? Wie heißt du? Sorry, one more. Rina. Regina. Oh, sorry. Regina. And what's your name? Deine Name. Lydia. Well, I saw the both of you. Ich sah für euch, habe ich für euch beide gesehen. And I felt to call you out. Und ich habe gespürt, ich soll euch rausrufen. Because I feel like that you've both been through like this season where the Lord has been molding you. Weil ich habe gespürt, dass ihr beide durch so eine Zeit gegangen ist, wo der Herr euch geformt hat. Like the potter's hands, like he's you've so been clay in his hands. Wie so der Lehm in den Händen eines Töpfers. And it's been this life of consecration. Und es war dieses Leben der Hingabe. Where you've said, God, do whatever you want to do. Wo ihr gesagt habt, Herr, tu was auch immer du tun möchtest. Make me whatever you want to be. Make me whatever you want me to be. Mach mich was auch immer du willst, dass ich bin. And he says, I have finished molding. Und er sagt jetzt, ja, ich bin fertig damit, dich zu formen. And now I'm filling. Und jetzt fülle ich dich. So I thank you, Jesus, for a life of consecrated love. Danke für ein Leben der hingegebenen Liebe. Thank you, Jesus, Lord, danke, that they Jesus, are molded into your image. Dass sie geformt sind in dein Bild. And I thank you, Father, that you fill them afresh tonight. Und ich danke dir, Vater, dass du sie frisch füllst heute Abend. Fill them with new oil. Fill them with new wine in Jesus' name. Fill the oil and the wine. Das Öl und der Wein. The oil and the wine. Das Öl und der Wein. The anointing oil of the Holy Spirit, the Spirit of joy. Das Salbungsöl des Heiligen Geistes, das Öl der Freude und Stärke. And the new wine. Der neue Wein. The wine that brings healing. Der Wein, der Heilung bringt. So thank you, Jesus. Pour danke, out your Jesus. Oil and your wine upon them tonight. Gieß dein Jesus Öl und dein Wein aus über ihn heute Amen. Abend. Amen. Amen. Thank you, Lord. Irina, okay. I just had a word for you. Irina, ich hatte ein Wort für dich. I saw the Lord opening up the doors of heaven for you. Ich habe gesehen, wie der Herr die Türen des Himmels über dir aufgemacht hat. And he was inviting you up through. Und er hat dich eingeladen, hochzukommen. And I feel that there are encounters about to come for you. Und ich habe gespürt, dass da Begegnungen für dich vorbereitet sind. Where you're going to be in the glorious secret place of the Lord with Him. Wo du im herrlichen Geheimort mit ihm sein wirst. And it's there's treasures, there's the oil flowing. Und das sind Schätze und das ist Öl, das fließt. And I hear the Lord saying it's a season of fresh revelation. Und ich habe gehört, wie der Herr gesagt hat, das ist eine Zeit der frischen Offenbarung. It is going to be the Lord speaking to you so clearly. Der Herr wird so klar zu dir sprechen. You'll be hearing with such prophetic clarity. Du wirst mit so einer prophetischen Klarheit hören. And it'll be happening on a regular basis. Und das wird immer wieder passieren, regelmäßig. Where it's just so easy. Wo es einfach so leicht ist. So, Father, I thank you for this grace. Und Vater, ich danke für diese Gnade. That she'll look and see. Dass sie sehen, schauen und sehen wird. And look again and see some more. Und weiter schauen wird und noch mehr sehen wird. And Lord, that you delight to speak to her. Und dass es dir gefällt, mit ihr zu sprechen. That she's going to feel the warmth of your voice. Und dass sie die Wärme deiner Stimme fühlen wird. That like everywhere she goes, I thank you, Lord, that you're going to be releasing healing. Und dass überall, wo sie hingeht, Herr, ich danke dir, dass du Heilung freisetzt. Because I feel that you've been in a season where there's been God's been, it's like He's been operating. Ich habe gespürt, dass du in einer Zeit bist, wo Gott einfach wie am Operieren ist. There's even been healing going on in your life. Und da war auch Heilung, die in deinem Leben passiert ist. And now I see it's a new season. Und jetzt sehe ich, da ist eine neue Zeit. It's like a calf released from the stall. Es ist wie so ein Kalb, das aus dem Stall gelassen wird. You're going to be leaping and jumping with joy. Das springt und vor Freude hüpft. For the winter is over and the springtime has come. Und diese Zeit ist gekommen. And I hear the Lord saying, "Look, who is this?" Und ich spüre, wie der Herr sagt, ah, schau mal, wer da ist. Coming up out of the wilderness, leaning on the arm of her beloved. Der aus der Wildnis kommt, mit einfach so hüpfend. And I see that you're going to be singing and proclaiming the new season before it comes. Und ich sehe, dass du singst und auch proklamierst die neue Zeit, die kommt. And even as you speak it, it's going to be coming upon you. Und während du es aussprichst, kommt es auf dich. So the Lord calls you a herald. Und der Herr nennt dich einen Botschafter. One that would herald the new day. Einer, der den neuen Tag verkünden wird. It's like you'll be hearing the birds before the sun has peaked over the horizon. Du wirst die Vögel hören, bevor die Sonne überhaupt auf dem Horizont gekommen ist. Aware of the seasons and the times. Du bewusst der Zeiten, die jetzt kommen. So Father, we say thank you for your grace. Wow, feel a refresh, Lord. In the name of Jesus. Whoa, Lord. Oh Lord. Hooray. Praise the Lord. I think I met you before, but Johannes at the somewhere around? Same Johannes? Yes. There you are. Praise God. Preist den Herrn. Thank you, Jesus. Just put your hands out. Heb deine Hände hoch. Thank you, Lord. Danke, Herr. Oh, Jesus. I feel like the Lord has chosen you, has called you out. Ich spüre, dass der Herr dich berufen hat, dass er dich rausgerufen hat. I was reminded of the story of Gideon. Und ich habe mich erinnert an die Geschichte von Gideon. Where he laid out the fleece. Wo er das Vlies ausgelegt hat. And I feel like you've laid out a fleece before the Lord. Und ich habe gespürt, wie du so ein Vlies vor dem Herrn ausgelegt hast. And I feel kind of bold saying it, but I hear the Lord saying yes. Und ich spüre mich, fühlt sich für mich mutig an zu sagen, aber ich spüre, wie der Herr sagt ja. And Gideon was saying, God, who am I to be able to be called to this? Und Gideon hat gesagt, ja, wer bin ich, dass ich für sowas berufen werde? I feel like I'm the least of the least. Who am I? Er hat gesagt, ich spüre mich wie der Kleinste von den Kleinen. Wer bin ich schon? He says, I've chosen you. Aber er sagt, ich habe dich ausgewählt. You are worthy of this. Du bist würdig für diese Berufung. My promises to you are yes and amen. Meine Verheißung für dich ist ja und amen. So thank you, Jesus, for the yes and the amen. Also danke, Jesus, für das ja und das amen. Let it be, God. Lass es passieren, Gott. Lord, fill him with all the things that he needs to accomplish what you've set forth for him to do. Herr, füll ihn mit allem, was er braucht, um das zu erfüllen, was du für ihn bereitet hast. Thank you, God, for boldness, Lord. Und danke für Kühnheit, Herr. For the gift of faith to come upon him now. Dass die Gabe des Glaubens auf ihn kommt, jetzt come, im Namen Holy Jesus. Spirit. Komm, Heiliger Geist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. It's just something I was feeling over the two of you. Ich habe etwas gespürt über euch beiden. And it was actually after we had dinner last night. Das war gestern, nachdem wir Essen hatten. I was thinking, and especially for you, Pastor Georg. Ich habe das besonders für dich gehabt, Pastor Georg. I just felt like there was like this heaviness. Ich habe einfach gespürt, dass da so eine Schwere war. Und das war, wenn mit Schwere meine ich so eine, wie eine Wolke, die schwer ist mit Regen. It's like you're holding like this heavy rain cloud inside of you, this desire to see the glory of the Lord just. Es war wie wenn du diese Regenwolke in dir hattest, dieses Verlangen, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. And it says like, if you think your heart is heavy, how heavy do you think mine is? Und es ist so, wie der Herr gesagt hat, wenn du denkst, dein Herz ist schwer damit, wie schwer denkst du, ist mein Herz damit? And you have believed in the rain and the dry. Und du hast geglaubt für den Regen im Trockenen. Your tune hasn't changed. Du hast dich da nicht bist da nicht abgewichen. Your prayer has always been the same. Dein Gebet hat sich nicht verändert. Your prayer has always been for him. Dein Gebet war immer für ihn. And your heart is like heavy with rain. Und dein Herz ist schwer mit diesem Regen. Where it's just waiting to pour out. Der einfach nur darauf wartet, sich auszugießen. So I thank you, Jesus, that this whole place, Lord. Und danke, Jesus, dass dieser ganze Ort, they have cultivated a whole place of heavy hearts ready to downpour, God. Dass sie kultiviert haben einen Ort von schweren Herzen, die einfach diesen Regen Jesus, lassen. Lord, that you release the rain. Und wir danken dir, Herr, dass du diesen Regen freisetzt. Lord, release the rain on a dry and parched land. Setz den Regen frei auf diesem trockenen Land. Lord, blow through. Und blase durch. Blow in. Blase aus. Blow in, blow through and blow out. Blase hinein, blase durch und blase hinaus. Thank you, Father, for your glory to fall in this place in such a way that they have not seen before. Auf eine Weise, wie sie es noch nicht gesehen haben, fallen wird in diesem Ort. Lord, that the latter glory would be greater than the former. Dass die spätere Herrlichkeit größer sein wird als die frühere. And I hear him just saying right now, do you dare believe? Und ich spüre einfach, wie er gerade sagt, ja, wagt ihr es zu glauben. Dare to believe for the more. Wagt es zu glauben dafür, dass da noch mehr ist. Dare to believe for the latter glory. Wagt es zu glauben an die spätere Herrlichkeit. So Lord, I bless this house. Herr, segne dieses Haus. I thank you, Lord, that you would show your glory in this place. Ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit an diesem Ort zeigen wirst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we love you. Herr, wir lieben dich. I thank you for the presence of God. Ich danke dir für die Gegenwart Gottes. I thank you for that weighty glory. Ich danke dir für diese schwere Herrlichkeit. And we ask for more. Wir bitten dich um mehr. That your name would be glorified. Dass dein Name erhöht wird. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, we are so grateful for what we are sensing the Holy Spirit doing all over the world right now. Wir sind so dankbar für das, was wir spüren, dass der Heilige Geist überall auf der Welt macht. I've had the privilege of just being in France and Switzerland. Ich hatte das Privileg, in Frankreich und in der Schweiz zu sein. And we've seen hundreds of people come to Jesus. Und wir haben gesehen, wie Hunderte zu Jesus gekommen sind. Yay, Jesus. But also the hand of the Lord moving with power. Aber wir haben auch gesehen, wie die Hand des Herrn sich mit Kraft bewegt hat. Just last Friday night, I was ministering in France, and a young woman who had a blind eye was healed. Her eye was opened. Also am Freitag hatte ich ein Event in Frankreich, und da ist eine Frau, die hatte war auf einem Auge blind und sie wurde davon geheilt. And on Friday night and on Saturday we saw 3 deaf ears. Open, pop und wir open. Haben auch Freitag und Samstag haben wir 3 taube Ohren gesehen, die sich geöffnet haben. In Iran on Saturday night, a man whose the top of his back was deformed. Und da war jemand Samstagabend, der war oben an seinem Kopf, das war ganz deformiert. He hadn't been able to lie down on his back and put his head down for 40 years. Er konnte schon 40 Jahre lang nicht mehr sich hinlegen und seinen Kopf ablegen. And the Holy Spirit touched him and he got on the platform and just lay his head down flat. Und die Heiligkeit Gottes hat ihn berührt und er konnte sich dann auf die Bühne einfach normal hinlegen. You know, God is doing these things in Europe. Und Gott tut diese Dinge in Europa. And I've had the privilege of spending a lot of time also in Brazil. Und ich hatte auch das Privileg, sehr viel Zeit in Brasilien zu sein. And we've been watching as the Lord has been healing tumors. Und wir haben zugeschaut, wie der Herr Tumore geheilt hat. A young man was in Brasilia. He had had a brain tumor that was removed. Und ein Mann in Brasilia, der hatte einen Tumor, der entfernt werden sollte. But sadly, Der entfernt wurde. But sadly, the tumor grew back again. Aber der ist wieder zurückgekommen. So they operated again. Also haben sie nochmal eine Operation gemacht. But as they were operated, they realized they couldn't get to the tumor without damaging the brain. Aber während dieser Operation haben sie festgestellt, dass sie den Tumor nicht entfernen konnten, ohne das Gehirn zu beschädigen. So they sewed him back up again and then tried to figure out how they could treat him. Und deswegen haben sie ihn wieder zugenäht und haben dann gesagt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir ihn gesund bekommen. But unfortunately during that time a terrible infection set in. Aber er hat dann in der Zeit eine schreckliche Infektion bekommen. And it was awful. Es war ganz ganz fürchterlich. But it was in that state that he came to one of the meetings. Aber in diesem Zustand kam er in eines unserer Treffen. He's lifting up his eyes to worship the Lord. Und er hat seine Augen gehoben, um den Herrn anzubeten. The Lord gave me a word that God was healing tumors. Und der Herr hat mir ein brain tumor specifically. Der Herr hat mir ein Wort gegeben, dass er Gehirntumore heilt. And he knew the Lord was touching him. Und der Herr hat gewusst, dass der Herr ihn berührt. He also had a little hole in his skull that they had planned to cover with a skin graft when they did the next operation. Und er hatte auch ein Loch in seinem Schädel, das sie mit Haut überdecken wollten nach der nächsten Operation. And when he went back to the doctor, und als er zurück zum Arzt ging, to have a scan to see if the tumor had grown very much more during the time he had the infection. Um zu schauen, ob einfach der Tumor weiter gewachsen war während dieser Infektion. They discovered that there was no tumor left. Da haben sie gesehen, dass der Tumor gar nicht mehr da war. Halleluja. Halleluja. And even the hole in his skull that was supposed to have a skin graft had grown over. Und sogar dieses Loch in seinem Schädel, wo einfach, er hat einfach das Loch, das ist sogar zugewachsen. Nothing is impossible for God. Also nichts ist unmöglich. Halleluja. We were sharing some of the stories of some of the remarkable things we've seen the Lord doing in Brazil. Wir haben einige Dinge geteilt gestern von den wunderbaren Dingen, die der Herr in Brasilien getan hat. There was one lady, I had a word of knowledge that someone had pain in their back because one leg was shorter than the other. Für eine Frau hatte ich ein Wort, dass sie Schmerzen im Rücken hatte, weil ein Bein kürzer war als das andere. And there's thousands of people in these churches. Und da sind Tausende von Leuten in diesen Gemeinden. So you can't bring them forward to lay hands on them. Und du kannst sie dann normal nicht vorholen, um Hände ihnen allen aufzulegen. But this lady just received the healing in her seat. Aber diese Dame hat einfach die Heilung empfangen an ihrem Platz. And then came to tell us the story. Und hat uns dann davon erzählt. She'd had a motorbike accident. Sie hatte einen Unfall auf dem Motorrad. And the whole bottom of her heel, the fat pad, had been taken off. Und das Fettpolster an ihrer Ferse, das wurde dabei einfach abgerissen. And so they'd done skin grafts and many operations. Und sie haben das versucht, irgendwie mit vielen Operationen wieder hinzubekommen. But as a result, actually her one leg was shorter than the other because she had no fat pad on the heel. Aber das Ergebnis war einfach, dass ein Bein kürzer war als das andere, weil einfach dieses Fettpolster gefehlt hat. And that's why she was having the back trouble. Und deswegen hatte sie auch Rückenprobleme. And so when the Lord gave me that word of knowledge, also als der Herr mir dieses Wort der Erkenntnis gegeben hat, she received, as she sat in her seat, a new fat pad, a new heel. Hat sie, während wir da gebetet haben, hat sie da ein neues Fettpolster, neue Ferse empfangen. We were just amazed as we saw the photographs before and after. Wir waren einfach so erstaunt, als wir die Fotografien von davor und danach gesehen haben. There was another lady in Belo Horizonte. Und da war eine andere Frau in Belo Horizonte. I had a similar word that there was someone with one leg shorter than the other. Da hatte ich ein ähnliches Wort, dass jemand da ist mit einem Bein, das kürzer ist als das andere. Well, this lady had also had a motorcycle accident. Und diese Dame hatte auch einen Motorradunfall. Be careful riding those motorbikes. Also passt ein bisschen auf mit den Motorrädern. But she had crushed the what's this bone, Emily? The femur. She had crushed the femur in her thigh. Also sie hatte da einen Knochen gebrochen, Oberschenkelhals gebrochen, ja. And so they had to operate and put in a prosthetic. Und sie mussten da operieren und mussten eine Prothese einführen. But infection set in. Aber dann hat sich das auch infiziert. It was very awful. Es war wirklich schlimm. So they had to remove it. Also mussten sie das wieder rausnehmen. And then she didn't want to have another operation. She said, I've had enough. I want God to heal me. Und dann hat sie gesagt, sie möchte keine Operation mehr, sie hatte da genug von, sie möchte jetzt, dass Gott sie heilt. She'd come to the meeting in. Und in diesem Zustand kam sie in unser Treffen. And as the word went out, und als das Wort ausgesprochen wurde, God just created a new femur. Hat Gott einfach einen neuen Oberschenkel erstellt. She was running around. Sie ist rumgelaufen. We didn't really understand what had happened because of the translation. Und wir haben erst gar nicht verstanden, was passiert ist wegen der Übersetzung. I was just happy, yay, obviously you can run, that's good. Wir waren einfach froh, oh, ja, sie rennt da rum, schön. And it wasn't until we got in the car that the translator really explained what had happened. Aber es war erst, als wir im Auto waren, dass der Übersetzer uns wirklich erklärt hat, was da passiert ist. Wow, Jesus. Ja, Jesus. It's actually amazing. There's a real revival happening. Es ist wirklich wunderbar, da ist echte Erweckung, die passiert. and hundreds of people being saved every week in churches all across Brazil. Hunderte Leute, die gerettet werden überall in Brasilien. And I believe it is Europe's time. Und ich glaube, es ist jetzt Europas Zeit. Of all the places in the world, I feel this glorious window of opportunity. An all den Orten, wo ich bin, spüre ich das einfach, diese Herrlichkeit, von allen spüre ich das einfach, diese Herrlichkeit hier ein Fenster der Gelegenheiten ist. That there is an opportunity, a window for harvest. Da ist einfach so eine Gelegenheit, einfach so für Ernte. Und das ist wirklich so. Jesus said, the fields are white to harvest. Jesus hat gesagt, die Felder sind weiß zur Ernte. A white harvest. I had a farmer friend explain this to me one day. Das hat mir mal ein Bauer erklärt, ein weißes Feld. When the grain is ripe, it's golden. Weil wenn das Korn reif ist, dann ist es so golden. And you can harvest it. Und dann erntet man es. But then when it turns white, it means it's overripe. Aber wenn es dann weiß wird, dann heißt es, dann ist es eigentlich schon überreif. And it's super easy to harvest it. You could put your hand out and it just falls into your hand. Und dann ist es auch sehr leicht, das zu ernten, weil du einfach nur mit der Hand dran musst und dann fällt es schon in deine Hand. But he said, when the harvest is white, you really have to hurry. Aber es heißt auch, wenn die Ernte weiß ist, dann musst du wirklich dich beeilen. You have to get all the family involved. Everybody has to harvest. Dann musst du die ganze Familie zusammenrufen, dann muss jeder bei der Ernte helfen. Because a wind could just blow the seed out. Weil ein Wind könnte einfach die Samen wegwehen. And so they have to hurry. Also müssen sie schnell machen. Jesus said, the fields are white. Und Jesus hat gesagt, die Felder sind weiß. And we need to harvest while it is time. It is time to harvest. Solange Zeit ist. Und es ist Zeit. Pray to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest field. Und beten für den Herr der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. And I want to encourage you. It's easier than you've ever imagined. Und ich möchte euch ermutigen, es ist leichter, als ihr es euch je vorstellen konntet. You might think, I'm not an evangelist. Vielleicht denkst du, ich bin kein Evangelist. It doesn't matter if you're in the family, you are a harvester. You are on, you are needed now. Das macht keinen Unterschied. Wenn du in der Familie bist, dann bist du ein Ernter. Dann bist du jetzt in der Ernte. The Bible talks about, you know, it's a shame for a son to sleep during harvest. In der Bibel heißt es, es ist eine Schande für einen Sohn, dass er während der Ernte schläft. So you just put your hand out, watch and see how the Holy Spirit will move. Und du streckst einfach deine Hände aus und schaust, wie der Heilige Geist sich bewegt. So Father, yes, we pray that you'll send out harvesters into the harvest field. Und deswegen sagen, Vater, wir beten, dass du Ernte aussendest. I want to share with you some scripture today. Ich möchte mit euch ein bisschen was in der Bibel teilen. Matthew chapter 6. In Matthäus Kapitel 6. It's a beautiful part of the Sermon on the Mount. Es ist aus der Bergpredigt. Where Jesus is teaching. Wo Jesus lehrt. And he says this. Und da heißt es. In verse 28. In Vers 28. Why do you worry about clothing? Warum macht ihr euch Sorgen darum, was ihr anziehen sollt? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Betrachte die Lilien des Feldes, sie wachsen, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Now if God so clothes the grass of the field which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet nicht vielmehr euch Kleingläubige? Therefore do not worry, saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach allem diesem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. So seid nun nicht besorgt auf den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. In Psalm 27, verse 4, David says, "One thing I have desired, this will I seek." In Psalm 27, Vers 4 sagt David, eine Sache habe ich mir gewünscht, nach einer Sache suche ich. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to gaze on his beauty. Dass ich im Haus des Herrn leben werde, alle Zeiten meines Lebens und seine Herrlichkeit anschauen werde. He wrote this in the midst of armies gathering against him. Er hat es geschrieben, während Armeen sich um ihn versammelt haben oder positioniert haben. His prayer is, "One thing I desire." Und sein Gebet ist, eine Sache, nach der suche ich. I want to gaze on your beauty. Ich möchte deine Schönheit sehen. Wow. Wow. And I believe the Holy Spirit is gripping a hold of hearts right now in the spirit of revival. Und ich glaube, dass der Heilige Geist gerade Herzen ergreift in diesem Geist der Erweckung. To be your glory and the lifter of your heads. Der einfach seine Hände erhebt. To look at him. Und auch zu ihm schaut. You know, there's a difference between saying your prayers and talking to God. Weil es ist ein Unterschied dazwischen, ob du einfach deine Gebete betest oder Gott anschaust. He wants you to talk to him. Er möchte, dass du zu ihm redest. He wants you to know him. Ja, er möchte, dass du ihn kennst. You know, most of you would know, seek first the kingdom of God. Weißt du, die meisten von euch kennen diese Stelle, so trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Most of you would probably know the scripture where Jesus says, "The greatest commandment is this." Die meisten kennen vielleicht auch die Schriftstelle, wo Jesus sagt, die größte Gebot ist dieses. To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Den Herrn zu lieben mit all eurem Herz, all eurer Seele und all eurer Stärke. And the second is like it, to love your neighbor as yourself. Und das zweite ist, euren Nachbarn zu lieben wie euch selbst. Hands up if you know this. Wer kennt das? Yeah, I know this. Ich kenne das auch. But you know, the Holy Spirit, I believe, is really wanting to speak this to us in a fresh way. Aber ich glaube, der Heilige Geist möchte das uns nochmal auf eine ganz neue Art und Weise zusprechen. You know, at the end of toward the end of last year, I was getting very busy. Am Ende des letzten Jahres war ich sehr beschäftigt. I have a busy life. Ich hab ein sehr beschäftigtes Leben, also sehr volles Leben. I travel and minister. Ich reise, ich diene. I've just finished my doctoral degree. Ich habe jetzt auch einen Doktorabschluss abgeschlossen. Hooray, praise the Lord. Preist den Herrn. I'm a grandma. Und ich bin Großmutter. So nice. Das ist so schön. But I lead a church and I oversee a network of churches. Und ich leite auch eine Gemeinde und übersehe auch so ein Netzwerk an Gemeinden. And I was just very busy. Und ich war wirklich sehr beschäftigt. And I was saying my prayers every day. Und ich habe jeden Tag gebetet. I pray for my husband and my children and all my leaders and everything I'm responsible for every day. Und ich habe für meinen Ehemann gebetet, für meine Kinder und für meine Leiter und für jeden einfach, wo ich einfach so verantwortlich bin zu beten. All our partners and all my intercessors. Meine Partner, meine Fürbitter. God bless my intercessors who are watching. Gott segne meine Fürbitter, die zuschauen. And I pray every day. Und ich bete jeden Tag. And I read my Bible every day. Und ich lese jeden Tag in der Bibel. Christians read their Bibles every day. Weil Christen lesen jeden Tag in ihrer Bibel. There's treasure for you in there every day. Da ist ein Schatz für dich jeden Tag zu finden. Special treasure, food for you to nourish you. Besondere Schätze, Nahrung für dich. And I was studying and I was ministering. Und ich hab studiert, ich hab gedient. Lots of meetings where there's lots of worship. Viele Versammlungen, viel Lobpreis. I love worship. Und ich liebe Lobpreis. But in January we got to have a holiday for a week. Aber im Januar hatten wir dann für eine Woche Urlaub. And I went away with my husband. Und ich bin mit meinem Ehemann weggefahren. And we were at the beach. Wir waren am Strand. And I was walking, talking to the Lord. Und ich bin da gelaufen, habe mit dem Herrn geredet. But I realized I was feeling quite dry. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich mich richtig trocken angefühlt habe. I just didn't feel that intimate dynamic relationship I would normally have. Es hat sich nicht so wie die intime Beziehung angefühlt, die ich normal mit ihm hatte. And you know, my whole life is a musical. Und weißt du, mein ganzes Leben ist wie so ein Musical. I've got a song for everything. Ich habe ein Lied für alles. Anybody else like that? Gibt's noch jemanden, der so das so tickt? You know, I just got a song for everything. Ich habe ein Lied für alles einfach. And I started thinking of an old song my mother used to play in her car when I was a child. Und dann habe ich ist mir so ein altes Lied gekommen, das meine Mutter gespielt hat im Auto früher, wenn wir gefahren sind. It was a Keith Green song. Es war ein Lied von Keith Green. And he would sing, "My eyes are dry, my faith is old." Und da hat er gesungen, ja, meine Augen sind trocken und mein Glaube ist alt. "My heart is hard, my prayers are cold." Mein Herz ist schwer, ist hart und meine Gebete sind kalt. "And I know how I ought to be." Und ich weiß, wie ich sein sollte. "Alive to you and dead to me." Dir lebendig und tot meinem Selbst. "So what can be done for an old heart like mine?" Also was kann ich tun für ein altes Herz wie meines? "Please soften it up with oil and wine." Erweiche es doch bitte mit Öl und Wein. "The oil is you, your spirit of love." Das Öl bist du, dein Geist der Liebe. "Please wash me anew in the wine of your blood." Bitte wasche mich in dem Wein deines Blutes. And I was just getting honest with God. Und ich bin einfach ehrlich mit Gott gewesen dann. Saying, "I'm feeling a bit dry, God." Und habe gesagt, Herr, ich spüre mich da wie ein bisschen ausgetrocknet. "I need your oil." Ich brauche dein Öl. "I need your wine." Ich brauche deinen Wein. And I felt him just prompt me to start to put together a song list of all these different songs that had touched me over my life. Und ich habe dann so gespürt, wie er mich angewiesen hat, so einfach eine Liste von Liedern zu machen, von all den unterschiedlichen Liedern, die mich durch mein Leben hinweg immer begleitet und berührt haben. It's a very eclectic mix. Also es ist ein sehr durchwachsener Mix. Really old songs. Also alte Lieder. New songs. Neue Lieder. Brazilian songs. Brasilianische Lieder. You know, any time that I'd had an encounter with the Lord in worship, the songs that reminded me of these encounters. Ja, immer wenn ich einfach eine Begegnung mit dem Herrn hatte, waren es diese Lieder, die mich einfach an diese Begegnung wieder erinnert hat. And I'd just spend some time each day just listening to this worship, worshiping with the Lord alone. Und ich habe einfach jeden Tag Zeit verbracht, einfach mit dem Herrn Lobpreis gemacht und zu diesen Liedern diese Lieder angehört. And after a couple of days, I felt the oil start flowing. Und nach ein paar Tagen habe ich einfach gespürt, wie das Öl wieder geflossen ist. And I began to realize that I had been neglecting my personal worship time. Und ich habe dann einfach festgestellt, dass ich meine persönliche Lobpreiszeit oder Anbetungszeit mit ihm vernachlässigt habe. I was sort of treating it like the luxury cream on top that I'd have when I had time. Ich habe das einfach so behandelt wie dieses Extra, das man macht, wenn man halt die Zeit dafür hat. Like the, you know, if I have time, you know, I'll be able to just soak and enjoy the presence of God and worship Him. Und so wie ja, wenn ich die Zeit habe, dann soak ich und bete an und so weiter. But when I'm busy, you know, I just need to make sure I've prayed, need to make sure I've read the Bible. Aber wenn ich beschäftigt bin, dann muss ich einfach sicherstellen, dass ich bete, dass ich die Bibel lese. And I'd realized that I had not recognized that what I was thinking was the cream on top needed to be the foundation on the bottom. Und was ich nicht realisiert habe, ist da, was ich dachte, dass einfach so das extra war, dass das eigentlich das Fundament sein muss. Because the greatest command. Weil das größte Gebot is to love him with all your heart, all your soul, with all your mind. Ist ihn zu lieben mit all deinem Herzen und mit all deinem Verstand. I know that. Ich weiß das. You know that. Du weißt das. But you know, it's the one thing that the enemy will try to rob from your life. Aber es ist das eine Ding, wo der Feind versuchen wird, es aus deinem Leben zu entnehmen. And if you will take time to really prioritize. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, das wirklich zu priorisieren. Loving him. Ihn zu lieben. The Bible says those who wait upon the Lord shall renew their strength. Die Bibel sagt, die auf den Herrn warten, sollen ihre Jugend wird sich erneuern, oder? They'll mount up on wings like eagles. They'll run and not grow weary, walk and not faint. Sie werden aufsteigen wie Adler, sie werden laufen und werden nicht müde werden. Who knows that verse? Wer kennt diesen Vers? We know it. Wir kennen ihn. There's so many things we know. Es gibt so viele Dinge, die wir kennen. But if we would recognize the one thing that is most important. Aber wenn wir die eine Sache anerkennen würden, die am wichtigsten ist. It's not just knowing it. Es ist nicht nur es zu wissen. It's not just wanting to do it. Es ist nicht nur es zu tun zu wollen. It's actually doing it. Es ist wirklich es auch zu tun. Because if you make room for him. Weil wenn du ihm Raum gibst. The oil will flow. Dann wird das Öl fließen. Do you remember the widow? Erinnert ihr euch an die Witwe? When the prophet came to visit her and she said, I have no oil, I have nothing left. Als der Prophet kam, um sie zu besuchen und sie sagte, ich habe kein Öl, ich habe nichts übrig. We're dying. Wir sind hier am Sterben. The creditors are going to come and force me to sell my children into slavery. Die Gläubiger werden kommen und mich dazu bringen, dass ich meine Kinder in die Sklaverei verkaufen muss. And the prophet said, I want you to go and find as many empty jars as you can find. Und der Prophet hat gesagt, ich möchte, dass du so viele leere Behältnisse suchst und findest, wie du finden kannst. So she sent her sons out and they knocked on all the neighbors' doors. They got every single empty jar they could find. Und dann hat sie ihre Söhne ausgesandt und die haben wirklich jedes leere Gefäß, das sie finden können, aufgetrieben. And then he told her, okay, then go and close the door. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt schließ die Tür. And as they brought the empty jars, God filled them with oil. Und als sie diese leeren Gefäße gebracht haben, hat Gott sie mit dem Öl gefüllt. And he kept filling the empty jars. Und er hat sie weiter gefüllt. Until there were no more empty jars. Bis da keine leeren Gefäße mehr da waren. And when there were no more empty jars. Und als da keine leeren Gefäße mehr da waren. The oil stopped flowing. Hat das Öl aufgehört zu fließen. There's a lesson for us here. Und da ist eine Lektion für uns enthalten. The oil stops flowing when you stop presenting emptiness. Das Öl hört auf zu fließen, wenn du nicht mehr Leere ihm bringst. When you stop recognizing your deep need for him. Wenn du aufhörst, dein Verlangen nach ihm anzuerkennen. And it's so easy, it's so subtle to do that. Und es ist so leicht, es passiert so schnell, dass das passiert. It's when we start thinking we're okay, you know, we'll just get on with it. Es ist einfach so, wenn wir denken, ja, uns geht's ja schon gut, wir kriegen das schon hin. And not recognizing our deep need for him. Und einfach nicht erkennen, dass wir ihn wirklich brauchen. The love of God is dynamic and flowing like a flowing river. Die Liebe Gottes ist dynamisch und wie so ein reißender Strom. Imagine a man that got married to a wife. Stell dir mal vor, so ein Mann, der so eine Frau heiratet. And a few years later, the wife said to the husband, "How come you never tell me you love me?" Und irgendwann nach ein paar Jahren fragt die Frau ihren Mann, "Ja, warum sagst du mir eigentlich nicht mehr, dass du mich liebst?" And the husband says, "Well, I told you when we got married, and if anything changes, I'll let you know." Und der Mann sagt dann, "Ja, ich habe dir doch gesagt, dass wir geheiratet haben, und wenn sich dran was ändert, dann lasse ich es dich schon wissen." No, this is not okay. Nein, so geht das nicht. It might be true. Es mag die Wahrheit sein. That, yeah, he still loves her. Dass er sie noch liebt, ja. But relationship requires a giving and receiving. Aber Beziehung braucht ein Geben und ein Empfangen. I like food. Ich mag es zu essen. I really like food. Ich mag es zu essen. You have some good food here in Germany. Und ihr habt echt gutes Essen hier in Deutschland. But you know, just because we had great food last night. Aber nur weil wir großartiges Essen hatten gestern Abend. Doesn't mean I don't want food today. Heißt das nicht, dass ich heute nicht auch was essen möchte? It's like every day I want food. Das ist jeden Tag möchte ich was essen. It's like you already had food. Aber du hattest doch schon was zu essen. But I want more. Aber ich möchte mehr. The love of God. Die Liebe Gottes. The presence of God. Die Gegenwart Gottes. The oil is just like that. Ist das Öl, das ist genauso. There's another parable about wise virgins and foolish virgins. Da gibt's auch das Gleichnis von den weisen Jungfrauen und den dummen Jungfrauen. But the foolish ones, they had oil. Die Dummen, die hatten auch Öl. But as the lamps were burning, they started to run out. Aber als die Lampen gebrannt haben, da ist das nach und nach ausgegangen. The wise virgins, they had more, they had extra supply. Die weisen Jungfrauen, die hatten mehr, Nachschub. And Jesus was telling us, you need to be like the wise virgins. Und Jesus hat uns gesagt, wir müssen sein wie die weisen Jungfrauen. You need to find your supply. Du musst dir Nachschub holen. Other people can't give it to you. Andere Leute können es dir nicht geben. You've got to develop in your own life a source. Du musst in deinem eigenen Leben einfach eine Quelle etablieren, so that you can be continuously filled. Dass du immer wieder gefüllt sein kannst. As I began to worship the Lord on the holiday, also habe ich in diesem Urlaub den Herrn angebetet. And the oil began to flow again. Und das Öl ist weiter geflossen. When I went the following week to a conference, und dann bin ich in der Woche drauf zu einer Konferenz gegangen. Even just as I walked onto the platform, people started to get healed. Und auch als ich nur aufs Podium gestiegen bin, sind schon Leute geheilt worden. Before I even picked up the microphone. Bevor ich überhaupt das Mikrofon in die Hand genommen hatte. When you're oily, it'll overflow. Weil wenn du voll des Öls bist, dann wird's überfließen. It's one thing to coast on the gift. Es ist eine Sache, dass die Gabe zu haben. And you can do that. Und darauf zu vertrauen, das kannst du But tun. You can tell when somebody's coasting on a gift or when they're overflowing in the oil. Aber du kannst den Unterschied davon feststellen, wenn jemand sich einfach auf seine Gabe vertraut oder wenn sie überfließen von dem Öl. We're called to be overflowing with the oil of his presence. Und wir sind berufen dafür, überfließend zu sein mit dem Öl seiner Gegenwart. And it's not earned by your great feats or your spiritual exploits. Und das verdienst du dir nicht durch irgendwie große Taten oder geistliche Durchbrüche. It's received when you present him with emptiness. Sondern du empfängst es, wenn du dich ihm mit Leere entgegenkommst. Just being honest. Und einfach ehrlich bist. I need you, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. I want more. Und ich will mehr. I come to love you today. Und ich komme heute, um dich zu lieben. You know, I'm doing exercises. Well, I'm try to do exercises also every day. Ich betätige mich sportlich ein bisschen, oder ich versuche es zumindest. It's just 11 minutes. Und das sind nur 11 Minuten am Tag. And I do it in my hotel room. Und das mache ich in meinem Hotelzimmer oder zu Hause. It's a little video. Das ist ein kleines Video. And you're touching your toes. Und du machst das so, du berührst deine Zehen. Running on the spot. Du rennst auf der Stelle. And doing sit-ups and push-ups. Du machst Sit-ups, Push-ups, Liegestützen. And on the video it says, a little bit every day is better than a lot one day and nothing for many days. Und in dem Video heißt es ja, ein bisschen jeden Tag ist besser als an einem Tag ganz viel und sonst nie. And it's the same with the oil. Und dasselbe ist es mit dem Öl. You know, I would have my Fridays. I have time where I wait on the Lord and I receive. Ich habe an meinen freien Tagen habe ich Zeit mit dem Herrn, wo ich einfach da bin und empfange. So I can minister on Friday nights and Sundays. Dass ich dienen kann am Freitagabend und an Sonntagen, Samstagen, ja. But no matter how big a drink I have on a Friday. Aber egal wie groß das ist, was ich am Freitag trinke. I need oil every day. Ich brauche jeden Tag das Öl. A big drink doesn't make up for my hunger each day. Ein großer Drink ersetzt nicht den Hunger, den ich jeden Tag habe. And a little bit every day is better than a lot one day and nothing for many days. Und ein bisschen jeden Tag ist besser als ein viel an einem Tag und sonst gar nicht. I'm not talking about religious obligation here. Und ich rede hier nicht über religiöse Verpflichtungen. I'm talking about that which will make you run and not grow weary. Ich rede von dem, was dich dazu bringt, zu rennen und nicht schwach zu werden. That which will cause your eyes to shine and your face to shine. Das, was dich dazu bringt, dass du deine Augen schließt und dein Gesicht einfach erstrahlt. You move and operate in the favor of the Lord. Wenn du in der Gunst Gottes dich bewegst. In the overflow of the oil. Im Überfluss des Öls. You know, and if you take time to seek his face. Und wenn du dir die Zeit nimmst, sein Gesicht zu suchen. You'll discover that he's looking at you and loving you. Dann wirst du sehen, dass er dich anschaut und dich liebt. In his presence there's fullness of joy. In seiner Gegenwart ist Freude in Fülle. And all the worries. Und all die Sorgen. I mean, I was in the season at toward the end of last year, I was a bit worried. Ich war in einer Zeit letztes Jahr, am Ende letzten Jahres, wo ich auch wirklich mir Sorgen gemacht habe. We've just taken over the lease of a new building. Weil wir haben einfach da ein neues Gebäude gekauft. It was very hard to find a place for the church. Und es war schwierig, da einen Ort für unsere Gemeinde zu finden. But finally we found a place. Aber wir haben dann einen gefunden. But then we've got to try and we've got to buy it within 18 months, otherwise, you know, he's going to make it into a wine bar. Und wir haben dann gehört, ja, wir müssen es innerhalb von anderthalb Jahren müssen wir es kaufen, sonst wird es zu einer Bar gemacht. And it's like, it's so much money. Und dann haben wir gesagt, oh, ist so viel Geld. And I was worrying. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Oh God, help us. Ich habe gesagt, oh Herr, hilf uns. Oh God, come and help us. Oh, komm her, hilf God, uns. Oh God, I need a miracle. Herr, ich brauche ein Wunder. Oh God, what can I do? How can we do this? Herr, was kann ich tun? Was können wir tun? And then I think, oh God, even if we get the biggest offering we've ever had, we'll never even get close. Oh Herr, wenn du die größte Sammlung einnehmen, dann wird es immer noch nicht reichen. Oh God, I'm trying not to worry. Oh Herr, ich versuche mir keine Sorgen zu machen. I'm trying to enter the rest. Ich versuche in die Ruhe einzutreten. Help me, Jesus. Hilf mir, Jesus. I think this had something to do with the lack of oil. Und ich glaube, das hatte auch zu tun damit, dass einfach da so ein Mangel an Öl war. But the Bible says, don't worry. Aber die Bibel sagt, mach dir keine Sorgen. He knows what you need. Er weiß, was du brauchst. Just seek first the kingdom of God. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. It feels irresponsible. Sorry? It feels irresponsible. Es fühlt sich unverantwortlich. Surely I should be worrying about this. Natürlich muss ich mir darüber Sorgen machen. But God says my ways are better than your ways. Aber Gott sagt, meine Wege sind besser als deine Wege. This is what I want you to do. Und das ist, was ich möchte, dass du tust. Seek first the kingdom of God. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Know that he knows everything you need. Weil er weiß alles, was du brauchst. Your job's not to worry. Da musst du dir keine Sorgen drum machen. Your job's to worship. Sondern du musst nur anbeten. Seek me. Such ihn. Find me. Finde ihn. You know, the Bible says, if you seek him, you will find. Weißt du, die Bibel sagt, wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. He promises, I will be found by you. Er verspricht es, dass er von dir gefunden werden wird. I love it when people experience him. Ich liebe es, wenn Leute ihn erleben. It's how I got saved. So wurde ich errettet. You know, I was in worship and as a 12-year-old. Ich war im Lobpreis als 12-Jähriger. I believed in God. Ich habe an Gott geglaubt. But I just got honest. Aber ich war einfach ehrlich. I presented my emptiness. Ich habe ihm meine Leere präsentiert. I said, I can't see you, I don't know you. Und ich habe gesagt, ich kann dich nicht sehen und ich kenne dich nicht. This is very hard to worship someone I can't see and I don't know. Und es ist wirklich schwer, jemanden anzubeten, den ich nicht sehen kann und den ich nicht kenne. Getting honest with God is presenting your emptiness. Ehrlich zu werden mit Gott ist einfach deine Leere zu präsentieren. And I just said, help. Und ich habe einfach gesagt, hilf mir. And I was looking for him to reveal himself. Und ich habe einfach geschaut nach ihm, dass er sich mir offenbart. And he did. Und das hat er getan. Suddenly I knew who I was talking to. Auf einmal wusste ich, mit wem ich da rede. Ah, I was converted in worship. Und da wurde ich im Lobpreis, habe ich mich bekehrt. And you know, every time I come to seek his face. Und jedes Mal komme ich und suche sein Angesicht. Immer wenn ich bete. I need more than just to talk to God in a sense of prayer. Ich brauche mehr als einfach nur zu Gott zu sprechen im Gebet. I'm expecting the eyes of my heart to be enlightened so I have a fresh revelation of who I'm talking to. Ich erwarte, dass die Augen meines Herzens geöffnet werden, dass ich eine Offenbarung habe, mit wem ich da rede. That's why I say there's a difference between saying your prayers and talking to God. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt einen Unterschied dazwischen, einfach Gebete zu beten und mit Gott zu sprechen. God wants you to press through and find him. Gott möchte, dass du durchbrichst und ihn suchst und findest. Because when you have a revelation of who you're talking to, suddenly he gives the gift of faith. Weil wenn du eine Offenbarung von dem hast, mit wem du redest, dann gibt er dir auch die Gabe des Glaubens. I just finished with this small story and then we're going to pray. Ich werde mit dieser Geschichte abschließen und dann werden wir beten. I was preparing for my son's 21st birthday. Ich habe mich vorbereitet für den 21. Geburtstag meines Sohnes. And we were making all the decorations for the party in the garden. Wir haben all diese Dekorationen für die Feier im Garten vorbereitet. But the wind was blowing. Aber der Wind hat geblasen. And messing everything up. Und hat's immer wieder umgeworfen alles. So I was rebuking the wind. Und so habe ich den Wind zurückgewiesen. Wind, stop in Jesus name. Und habe gesagt, Wind, Ende in Jesu Namen. But it didn't stop. Aber hat nicht aufgehört. Like, come on, God, stop the wind. Ich habe gesagt, komm Gott, jetzt hör mir den Wind auf. And didn't stop. Aber es hat nicht aufgehört. So finally I went into my bedroom. Also bin ich dann in mein Schlafzimmer gegangen. And I lifted up my eyes to the Lord. Und ich habe meine Augen zum Herrn gehoben. And I just thought about who I'm talking to. Und ich habe mir einfach kurz überlegt, mit wem ich da rede. I pressed through to see. Ich habe einfach da durchgebrochen. With the eyes of my heart. Um zu sehen mit den Augen meines Herzens. And then I said, Father. Und dann habe ich gesagt, Vater. Would you stop the wind for Joseph's party? Würdest du einfach nur für diese Feier den Wind einfach beenden? And I knew I had what I asked for. Und ich wusste, dass ich das, was ich wollte, bekommen habe. And when I went out, all the wind was still. The party was perfect. There was no wind all night. Und dann, als ich rausgegangen bin, war es windstill. Wir hatten eine wunderbare Feier. And you might think, well, that's coincidence. Und jetzt magst du vielleicht denken, ah ja, das war ein Zufall. But I know all my life, I know the difference between saying a prayer and talking to him. Aber in all meinem Leben kenne ich diesen Unterschied dazwischen, einfach ein Gebet zu beten und mit ihm zu sprechen. That's he is where my help comes from. Er ist, wo meine Hilfe herkommt. My faith isn't in my prayer. Mein Glaube ist nicht in meinem Gebet. My faith is in the face of the one who's looking at me and loving me. Mein Glaube ist in dem Angesicht dessen, der mich anschaut und der mich liebt. Because the light of his face lights up the eyes of my heart. Weil das Licht seines Angesichts erleuchtet die Augen meines Herzens. And then I can pray the prayer of faith. Und dann kann ich das Gebet des Glaubens beten. It's wonderful. Und das ist wunderbar. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. So what can be done? Also was können wir tun? For an old heart like mine. Für ein altes Herz wie meins. Please soften it up with oil and wine. Erweiche es mit Öl und Wein. The oil is you. Das Öl bist du. Your spirit of love. Dein Geist der Liebe. Please wash me anew. Wasch mich neu. In the wine of your blood. In dem Wein deines Blutes. So what can be done? So was kann getan werden? For an old heart like mine. Für ein altes Herz wie das meine. Please soften it up. Bitte erweiche es. With oil and wine. Mit Öl und Wein. The oil is you. Das Öl bist du. Your spirit of love. Dein Geist der Liebe. Please wash me anew. Bitte wasch mich neu. In the wine of your blood. In dem Wein deines Blutes. Holy Spirit, come. Heiliger Geist, komm. Lord, we need your oil. Herr, wir brauchen dein Öl. We need your wine. Wir brauchen dein Wein. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Is there any emptiness in the room? Ist da Leere in diesem Raum? Is there any hunger in the room that says yes, God? Ist da Hunger in diesem Raum, der sagt ja, Gott, ich brauche mehr von dir? The oil is you. Das Öl bist du. Your spirit of love. Dein Geist der Liebe. Please wash me anew. Bitte wasch mich neu. In the wine of your blood. In dem Wein deines Blutes. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. We need you. Wir brauchen dich. Come, fill us. Komm, fülle uns. Fill us afresh. Fülle uns frisch. Maybe if I could have the keyboard player come. Vielleicht könnte ich jemanden am Keyboard haben. Holy Spirit, come. Heiliger Geist, komm. His presence is here. Seine Gegenwart ist hier. What do you want? Was möchtest du? If you put your heart into seeking him, he will be found by you. Wenn du dein Herz darauf ausstreckst, ihn zu suchen, dann wird er von dir gefunden werden. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Pour out your spirit. Gieß deinen Geist aus. God, we're not just wanting to be here to talk about you. Herr, wir sind nicht nur hier, um über dich zu reden. God, we want to know you more. Herr, wir wollen dich besser kennenlernen. You said, this is eternal life. Du hast gesagt, das ist ewiges Leben. That they may know you. Dass sie dich kennen mögen. The one true God. Den einen wahren Gott. And Jesus Christ, whom you sent. Und Jesus Christus, den er gesandt hat. Jesus, we want to know you. Jesus, wir wollen dich kennen. We want to know you more. Wir wollen dich mehr kennen. I want to know you more than I knew you yesterday. I want to know you more. Ich möchte dich noch besser kennen, als ich dich gestern kannte. I need to find you in a fresh way. Ich möchte dich auf eine neue Weise kennenlernen. And I thank you that you are our glory and the lifter of our heads. Und ich danke dir, dass du die Herrlichkeit bist und dass du unseren Haupt erhebst. We lift up our eyes to the hills. Wir erheben unsere Häupte zu den Bergen. Where does our help come from? Wo kommt unsere Hilfe her? My help comes from the Lord. Meine Hilfe kommt vom Herrn. The maker of heaven and earth. Den Erschaffer von Himmel und Erde. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Fill us, Father. Fill uns mit deiner Liebe. Come, Jesus. Komm, Jesus. Open the eyes of our heart. Öffne die Augen unseres Herzens. We need you more. Wir brauchen dich mehr. Why don't you just begin to cry out and to begin to drink in the oil? Present your emptiness to the Lord. Ruf einfach zum Herrn und präsentiere ihm deine Leere. Is there anyone here who says in their heart, if I get honest with God, I have to say I don't have relationship with him? Ist da jemand, der sagt, ja, wenn ich ehrlich mit Gott bin, dann habe ich einfach keine Beziehung mit ihm? You know, a lot of people believe in God. Viele Leute glauben an Gott. But even the devil believes in God. Aber sogar der Teufel glaubt an Gott. It's one thing to believe in his existence, it's another thing to say I need you to be my savior. Es ist eine Sache, an seine Existenz zu glauben, und das ist eine ganz andere Sache, zu sagen, du musst mein Retter sein. You know, when Jesus was crucified, there were two men crucified beside him. Als Jesus gekreuzigt wurde, da gab es zwei Männer, die neben ihm gekreuzigt wurden. One was mocking him. Der eine hat ihn verspottet. But the other one said, look, we deserve to be here, but he's done nothing wrong. Aber der andere hat gesagt, hey, sieh mal, wir alle verdienen es, hier zu sein, aber er hat nichts falsch gemacht. And he turned to Jesus. Und er hat sich zu Jesus gedreht. And he looked in that beautiful face. Und hat in sein wunderschönes Gesicht geschaut. And he said, Lord, remember me when you come into your kingdom. Und hat gesagt, Herr, erinnere dich an mich, wenn du in dein Königreich eintrittst. And Jesus looked back at him. Und Jesus hat ihn angeschaut. And said, this day you'll be with me in paradise. Und hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. He hadn't done anything. Er hat nichts getan. Other than present his emptiness. Außer seine Leere präsentiert. Presented his honest need for a savior. Er hat seine ehrliches Bedürfnis nach einem Retter gezeigt. His faith in Jesus as the savior and Lord. Und sein Glaube an Jesus als der Retter und Herr. If you're here and you know in your heart you're not in relationship with God. Wenn du hier bist und du weißt in deinem Herzen, dass du in keiner Beziehung mit Gott stehst. I want to pray for you first. Dann möchte ich zuerst für dich beten. Is there anyone here that says yes, I want to receive Jesus as my savior and my Lord? Ist hier jemand, der sagt, ja, ich möchte Jesus als meinen Herrn und Retter annehmen? I want to get my life right with God. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen mit Gott. Is there anyone here that says yes, that's me? Ist hier jemand, der das möchte? Will open their heart and say yes, Jesus, I need you. Du möchtest dein Herz öffnen und sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. If that's you, just lift your hand. I'd love to pray for you. Wenn das du bist, dann bitte hebe deine Hand und dann würde ich gern für dich beten. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Well, then I want you to present your emptiness before the Lord. Und dann möchte ich, dass ihr eure Leere vor dem Herrn präsentiert. I can feel this heavy, weighty cloud that Emily prophesied about. Ich kann diese schwere Regenwolke spüren, über die Emily prophezeit hat. Why not here? Why not now? Warum nicht du? Warum nicht jetzt? There is oil and wine. Da ist Öl und Wein. There is fresh rain. Das frische Regen. I hear the sound of the abundance of rain. Ich höre den Klang des Überflusses an Regen. Oh, he's here. Er ist hier. Open your heart. In deinem Herzen. Let him touch you. Lass ihn dich berühren. Who's hungry? Wer hat Hunger? Who's thirsty? Wer ist durstig? Who wants more? Wer möchte mehr? He'll fill you to the level of your need. Er wird dich ausfüllen zu dem, wonach du bedarfst. To the level of what you present to him. Zu dem, was du ihm gibst. Zu dem, ja. The more that you open your need to him, you recognize your need, the more of him there is to fill. Umso mehr du anerkennst, dass du ihn brauchst, umso mehr ist da, was er füllen kann. Lord, we're not rich and full and having need of nothing. Sorry. We're not rich and full and having need of nothing. Herr, wir sind nicht reich und voll und so, dass wir nichts mehr bräuchten. We actually really need you, Jesus. Wir brauchen dich, Jesus. We need more of you. Wir brauchen mehr von dir. And Lord, I want to know you more. Und Herr, ich möchte dich noch besser kennenlernen. I want to seek you and find you in a fresh way. Ich möchte dich suchen und dich finden auf eine frische Art und Weise. You know, and even if there's people here. Und sogar wenn hier Leute sind, who feel like, you know, I want to want to. Die sagen, ja, ich will das wollen. But you can't really say, I'm really hungry and really thirsty. Aber du kannst eigentlich nicht sagen, ja, ich bin wirklich hungrig oder durstig. I've been in those places. Ich war an diesen Orten. In those places where there's been depression and heaviness and you're just struggling to survive. Und an diesen Orten, wo Depression und Schwere ist und wo du einfach damit kämpfst, überhaupt zu überleben. But I remember being in that place. Aber ich erinnere mich noch, dass wenn ich an diesen Orten war, and just saying, Lord, I want to, want to. Und einfach gesagt habe, Herr, ich will wollen. And he gave me the want to, want to. Und dann hat er mir den Willen zu wollen gegeben. He knows how to meet you exactly where you are. Er weiß, wo er dich, genau da, wo er dich treffen muss. Come, Holy Spirit. Oder dir begegnen muss. Komm, Heiliger Come, Geist. Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. We want to know you more. Wir möchten dich besser kennenlernen. Why don't we just begin to worship him? Warum fangen wir nicht einfach just an, worship him with your prayer language. Cry out from your spirit. Bete ihn an in deiner Gebetssprache. Rufe aus in deinem Geist. We want to know you more, God. Wir möchten dich besser kennen, Herr. Lord, we hunger and thirst for you. Wir hungern und dürsten nach dir. Lord, we want to break through and see you in a fresh way. Wir möchten durchbrechen und dich in einer neuen Weise sehen. To find you and feel you in a fresh way. Dich zu finden auf eine neue Art. Lord, we want to know you. Herr, wir möchten dich kennen. Even as you seek first the kingdom of God and His righteousness. Auch wenn wir das erst das Königreich Gottes suchen und deine Gerechtigkeit. All these things will be added. All die anderen Dinge werden uns hinzugefügt. Father, I release an impartation right now. Vater, ich setze eine Zuteilung frei jetzt. Father, for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. Den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. That the eyes of our understanding may be enlightened. Dass die Augen unseres Verständnisses erleuchtet werden. In the knowledge of you. In der Erkenntnis von dir. Holy Spirit, come. Heiliger Geist, komm. More, Lord. Mehr, Herr. More, Lord. Mehr, Herr. God, we're not satisfied with a touch or with what we've seen before. Herr, wir sind nicht zufrieden mit nur einem Touch von dem, was wir bisher gesehen haben. We want more. Nein, wir wollen mehr. There is more and I will have it. Da ist noch mehr und ich werde es haben. I'm not gonna let you go until you bless me. Ich werde dich nicht gehen lassen, bis du mich gesegnet hast. There is more and I will have it. Da ist noch mehr und ich werde es haben. God, I come after you. Herr, ich gehe dir nach. I thank you, Lord, that there is more. Ich danke dir, Herr, dass da noch mehr ist. There is oil. Da ist Öl. There is fire. Da ist Feuer. There is wine. Da ist Wein. There is more. Da ist noch mehr. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. More, Lord. Mehr, Herr. More, Lord. Mehr, Herr. Show de bosoka diaba, sheke de basa diaba, sheke de be, so le ma bareaba. More, Lord. Mehr, Herr. Father, I thank you for the release of the cloud of your glory. Herr, ich danke dir für, dass du die Wolke deiner Herrlichkeit freisetzt. For the rain of your presence. Für den Regen deiner Gegenwart. More, Lord. More, Lord. Mehr, Herr. Show us your glory. Zeig uns deine Herrlichkeit. Show us your glory. Zeig uns deine Herrlichkeit. Moses on the mountain, he'd seen so much. Moses on the mountain had seen so much. Mose auf dem Berg hatte so viel gesehen. But still his heart cried out. Aber immer noch hat sein Herz danach ausgerufen. Show me your glory. Zu sagen, zeig mir deine Herrlichkeit. And God wants to reveal more to you tonight. Gott möchte dir heute Abend noch mehr zeigen. There is more. Da ist noch mehr. There is more for those who will say, there is more and I will have it. Da ist mehr für die, die sagen, da ist noch mehr und ich werde es Come, haben. Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. More, Lord. Mehr, Herr. More, Lord. Mehr, Herr. Come, Holy Spirit, more. Komm, Heiliger Geist. More, more, more, mehr, more, mehr. More, more, more, more. Mehr. Hey! More, Lord. send you forth like an arrow out of his bow. Er wird dich schießen wie so ein Pfeil aus seinem Bogen. Like a fiery arrow, declares the Lord. Wie so ein brennender Pfeil. Yes, God. Yes, God. Yes, God. There is more. Da ist mehr. There is more, and we will have it, God. Das mehr und wir werden es haben, ja. Shoke, shoke, Abba. He's inviting you. Er lädt dich ein. Can you feel the invitation of the Holy Spirit? Kannst du die Einladung spüren vom Heiligen Geist? He is stirring the waters. Er rührt das Wasser auf. He is stirring you. Er rührt es auf. Don't be content. Don't settle for what you've known. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du kennst. There is more. Da ist noch mehr. There is more. Da ist noch mehr. Papa, we love you. Vater, wir lieben dich. Even as we are seeking him, you know, I know people have come for healing. Auch wenn wir ihn einfach da an ihm schütteln, ich weiß, da sind Leute, die sind gekommen für Heilung. But there's something even more wonderful than healing. Aber da ist noch sogar noch was, das noch wunderbarer als Heilung ist. It's finding him. Und das ist es, ihn zu finden. Because when you find him, everything gets released. Weil wenn du ihn findest, dann wird alles freigesetzt. You get him, you get everything. Wenn du ihn bekommst, dann bekommst du alles. He is where the healing flows from. Er ist, wo die Heilung herkommt. I see someone getting a healing. It's like in their duodenum. I don't even know what that is, but jemand bekommt Heilung in der. It's like in the stomach and in the digestive system. Im Bauch, im Verdauungsbereich irgendwo. There's healing now for you. Und da ist Heilung jetzt für dich. So don't stop seeking him right now. Und hör nicht auf, nach ihm zu suchen. He's pouring out his spirit. Er gießt seinen Geist aus. Come, Holy Spirit, come, Heiliger Geist. Come, come, more, komm, Lord, komm, more, komm. Lord. Mehr, Herr. Jesus, more. Jesus, mehr. What did you come for? What have you come for? Wofür bist du hergekommen? What did you come out to see? Was wolltest du sehen? Why did you come tonight? Warum bist du hierher gekommen heute Abend? God has more for you. Gott hat mehr für dich. He wants to meet with you. Er möchte dich treffen. He wants to touch you. Er möchte dich berühren. He wants more. Er möchte mehr. There is more. Da ist noch mehr. Vole asake abu haba. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ja, Herr, ja, Herr. More, Lord. Mehr. More Jesus, more Jesus, healing. Wow. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Someone's ulcer, stomach ulcer is being healed. Jemand wird geheilt von Ulzer. Oh, thank you, Lord, for healing now in the name of Danke Jesus. Für Heilung jetzt im Namen Jesus. Lord, we bless what you're doing. Herr, wir segnen, was du tust. More, Lord. More, mehr, Lord. More, mehr, Lord. Herr. Yes, God. Ja, Herr. Father, we say thank you. Vater, wir sagen Danke. If you want to take your hand and put it on the part of your body that needs healing. Wenn du deine Hand nimmst und sie einfach auf den Ort an deinem Körper setzt, wo du Heilung brauchst. The Lord is here. Der Herr ist hier. And in his presence there's freedom. Und in seiner Gegenwart ist Freiheit. So if you would put your hand on the part of your body that needs healing. Und wenn du einfach deine Hand jetzt auf den Ort an deinem Körper legst, wo du einfach Heilung brauchst. Or if you can't do that, just put your hand on your chest. Und wenn du das nicht tun kannst, dann leg deine Hand auf deine Brust. And the Holy Spirit's going to touch you. Und der Heilige Geist wird dich berühren. He's healing lungs. Er heilt Lungen. He's healing bodies. Er heilt Körper. He's taking disease and it's going in the name of Jesus. Er nimmt die Krankheit und sie wird gehen im Namen Jesus. Tumors are leaving. Tumore verschwinden. Healing is coming. Heilung kommt. Hearing is being restored. Der Gehör wird wiederhergestellt. Health and life. Knees are being healed. Knie werden geheilt. Whatever it is you need, the Holy Spirit is here to touch you and to heal you. Was auch immer du brauchst, der Heilige Geist ist hier, um dich zu berühren. So we say yes, Lord. Und zu heilen. Come, wir sagen, ja, Herr, komm, Heiliger Geist. More, Lord. Mehr, Herr. More, Lord. Mehr, Herr. Yes, Jesus. Ja, Jesus. Yes, Lord. Yes, ja, Lord. Herr. Yes, Lord. Yes, ja, Lord. Hey. If you feel like the Holy Spirit is really touching you right now. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich gerade berührt. I pray for everyone that needs prayer. Ich bete für jeden, der Gebet braucht. But right now. Aber gerade jetzt. If you really feel like the Holy Spirit is really touching you right now. Wenn du wirklich spürst, dass der Heilige Geist dich jetzt berührt. I want you just to come and if you can just to kneel. Dann möchte ich einfach, dass du kommst und wenn du kannst, dich hinkniest. Thank you, Jesus. Come to the front. Komm nach vorne und. Yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Just find that space, Papa. Nutz den Raum. Yay, yay. Father, I bless what you're doing. Yay. Yes, Lord. I release an impartation. Ja, ich setze Zuteilung frei. Lord. More, Lord. Yes, mehr, Lord. Herr. You bless what you're doing. Yes, Lord. Yeah. Shole, hesse, hey, Papa. Yay. Come, Holy Spirit. Wow. Heiliger Geist. Oh, Lord. Oh, Lord. Yes, Lord. More, Lord. Mehr, Herr. Hey. Come, Holy Spirit. Komm, yes, Heiliger Lord. Geist. More. Mehr. For you. Hey. More for Jesus. Sheluvase. Jesus la bakashe. Jesus. Abba. Ha, yes. Papa Rosa va. More, Lord. Mehr, we bless mehr, what Herr. You're doing. Yes, God, more. Das, more, Lord. More, Lord. Mehr, more, Herr. Lord. Mehr, Herr. We release, Father, fresh fire, fresh anointing, fresh impartation. Jesus, come. Jesus, come. Jesus, come. Jesus, come. More, Lord, more. Yes, mehr, Lord, Herr. More. Yay. Yes, Jesus, come, ja, Lord. Jesus, komm her. Come, Lord, Jesus, come, Lord. Komm her, Jesus. Maybe if we can have the worshippers come. Lo hace que haba poporese. We can have the worshippers come. Kann das Lobpreisteam nach vorne kommen? We just want to worship him. Wir wollen ihn einfach anbeten. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. More, Lord. Mehr, Herr. Lord, I bless what you're doing. Yes, Lord, ich I bless segne, what you're doing. Tust. I bless. I bless it, Lord. Yes, Lord. More, Lord. More, Lord. Hey, Paul, yes, ooh. Frisches Öl. Bako esu baba masundate rosso e mapate heba. Holy, holy, holy, holy. Heilig, heilig, heilig. All the good things that you've imparted to me, Lord. All die guten Dinge, die du ihm zugeteilt hast. Father, we release that impartation now. Wir setzen diese Zuteilung frei. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Jesus, come. Herr Jesus, komm. Yes, come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ja, Herr. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus. Ja, Jesus, ja, Jesus. Come, Holy Spirit, come, Heiliger Geist. More, Lord. Hey. Boshe le boso, Jesus. Yandare boshe. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Blessed are those who hunger and thirst, Lord, for righteousness, for they shall be filled. They shall be filled. Yes, Lord, they shall be filled. Yes, Lord. More. Jesus, we say, Father, I thank you. Someone's hips are being healed right now. Jemand, das Hüften werden geheilt gerade jetzt. Just begin to look to him. Begin to seek his face. Schau zu ihm, such sein Angesicht. People are going to find him in a fresh way tonight. Leute werden ihn heute Abend auf eine frische Art und Weise erkennen. Hey. Yes, yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, ja, Jesus. Lord. Yes, Lord. Fire. Someone's foot here. Gott heilt jemandes Fuß hier. And just as I was sharing those testimonies about like one leg shorter than the other. Gerade als ich diese Zeugnisse geteilt habe von wo ein Bein kürzer als das andere war. People here, God's going to heal your foot. Und ich spüre, dass Leute hier sind, wo Gott sagt, er wird deinen Fuß heilen. Wonderful Jesus, thank you for healing. Wunderbar Jesus. Thank you for healing. Thank you Lord for Danke healing for in wounds. Danke Herr für Heilung. Danke für Heilung im Unterleib. That you're healing people's wombs today. Dass du den Unterleib heilst heute Abend. Lord, I thank you for miracles. Ich danke für Wunder. Thank you for miracle healings in people's brains. Ich danke dir für wundersame Heilung in den Gehirnen von Menschen. Father, I thank you, Lord, that you're healing in Jesus' name, healing cancer now in Jesus' name. Ich danke dir, dass du in Jesu Namen, dass du Krebs heilst in Jesu Namen. Be healed, be free now in Jesus' name. Sei geheilt, sei frei jetzt in Jesu Namen. Besser kennen, Jesus. Ah, Jesus, wir danken dir, dass du Neues tust in Deutschland, Herr. Dass du Neues tust in Europa, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du Neues tust. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Oh, eine neue Ausgießung. Oh, ein neuer Regen, ein neuer Strom. Oh, ein neuer Wind des Geistes. If that's you, put your hand. Yes, yes, he's healing right now. Hallelujah. Hi, God, yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Yes. Yes, Lord. Oh, Jesus. specific heart condition. You have a specific heart condition. Du hast ein bestimmtes Herzproblem. Yes, you need God to. Yes, He's going to heal you. Er wird dich heilen. Isn't this wonderful? Ist das nicht wunderbar? Open up your heart and receive. Thanks, Jesus. Wiederhergestellt. I want you to quickly come. Wenn es du bist, dann möchte ich, dass du schnell kommst. Zu atmen. Irgendwie geht das Atmen nicht wirklich tief und du hast ein Problem zu atmen. Gott möchte dich heilen von diesem Problem. Wen betrifft es? Wen betrifft es? Okay. Du hast ein Problem zu atmen aktuell. Ja. Bei dir ist es auch okay. Komm einfach auch zu. Halle, leg einfach deine Hand auf die Stelle. Oh, danke Jesus. Danke Jesus für deine heilende Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. ist Verlass. Sing es immer, auf dich ist Verlass. Auf dich ist Verlass. Andere Menschen um dich herum. Gerade jetzt fang ihm an zu danken, einfach für die Erhörung deiner Gebete, auch für andere Menschen. Fang an ihm zu danken. Danke, Herr, dass du diese Person berührst. Gerade jetzt, danke, Herr, dass du mein Gebet erhörst. Gerade jetzt für diese Person, für die ich gebetet habe, für diese Familie, für dieses Familienmitglied, für diese Nachbarin, für diese Bekannte oder Kollegin oder wen auch immer. Beginn ihm zu danken, dass er dein Gebet erhört. Halleluja. Er erhört dein Gebet. Für deine Gegenwart, Herr, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für deine Präsenz, Herr. Wir danken dir für deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dieselbe Herrlichkeit, die du getragen hast, als du hier über diese Erde gingst, Herr. Die tragen jetzt wir, Herr. Dieselbe Herrlichkeit ist auf uns. Dieselbe Herrlichkeit geht mit uns. Oh, dieselbe Herrlichkeit begleitet uns. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, komm, lass uns ihn nochmal so richtig loben und preisen. Lass uns ihn nochmal so richtig. Danke, Catherine. Danke, Emily. Halleluja. Oh, Halleluja. Komm, lass uns Ihnen nochmal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. So wunderbar. So wunderbar. Halleluja.